ein, stehen Sie ein. Drei Musketiere, ohne Visiere, lachen groß und lustig in den Tag hinein. Heut ist heut, warum soll man denn traurig sein? Siehet blank, Musketiere, für die Freiheit, die Frauen und den Wein.